Viele wissenschaftliche Errungenschaften beweisen zurzeit in der TVRK ihren Wert. Die Technische Universität Kimchaek entwickelte aus eigener Kraft die wichtigsten Teile des urbanen Zuges wie Schnellschalter, Betriebssteuerungssystem, Dauermagnetsynchronmotor, Zugumformer und Steuerungsprogramm und führte diese in die Praxis ein. Das Institut für Spitzentechnologien an der Kim Il-sung-Universität hat die lasergestützte Baumsetzlingsbehandlungsanlage entwickelt, die in der Forstwirtschaft aktiv genutzt wird. Die Wissenschaftler und Techniker des Forstwesens erforschten verschiedene den koreanischen geografischen Bedingungen passende Waldmaschinen für die Produktion der Baumsetzlinge und brachten weitere Forschungsergebnisse für die Anpflanzung der Bäume durch vier Jahreszeiten hervor. Die Forscher des Zentralen Botanischen Gartens stellte eine neue Zuchttechnik für die schnelle Verbreitung der Magnolie, Nationalblume Koreas, her. Das Obstbauinstitut der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften züchtete in den letzten Jahren neue hochwertige Obstbäume von rund 160 Arten.